Und wir saßen halt mal auf der, halt, damals noch so ein damaliger Sommer, fast wie heute, nur viel wärmer, ne? Und wir saßen halt so im Schatten so auf der letzten Stufe so vom Hauseingang, so, ne? Vor so einem, ja, war so ein Mehrparteienhaus. Ne? Und ich sitze links, rechts, die Flurtür war auf, weil dann kam die kühle Luft von hinten, wir sitzen da so, 10, 11 Jahre alt, und auf einmal läuft zwischen uns da so ein Muppetus. So, ne? Und wir dann schon so, nichts gemacht, so, ne? Und dann kam die Mutter, die immer ziemlich schnell auf der Beine war von mir, die kam raus und hatte so, so Hausschuhe, aber mit so einem Absatz, ne? Und tritt genau auf die Spinne, so, so, ne? So, nee, die hat die einfach platt gemacht, so am Platz. So eine Spritze alles raus. Das